Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agent Carter, den zwei Episoden Life of the Party, Episode 6, und Monsters, Episode 7. Nun, wir haben uns beide sehr gefreut, dass hier in diesen Episoden Dottie wieder aufgetaucht ist. Ja. Und haben uns gedacht, lassen wir zuerst mal über sie reden und was mit ihr und mit Peggy zusammen alles so passiert. Also, ich fand, dass Peggy und Dottys Wiedersehen sehr stark so als Flirt geframed war, kann man das auch auf Deutsch sagen, einen sehr starken Flirt-Kontext hatte. So in der also ich meine, Dottie, habe ich das Gefühl, hat das sowieso häufiger als Strategie, auch als sie Jarvis wieder begegnet ist, glaube ich, oder irgendwem anders. Aber zwischen ihr und Peggy, finde ich einfach, herrscht eine total gute Chemie. Und ich habe das so ein bisschen festgemacht, dieses Flirten an, dass Dottie sagt zu Peggy so, oh, you're so naughty. Und dann später sagt dann Peggy zu Dottie wieder, don't be coy. Und dann, I'm a giver. Also alles so Begriffe und Sachen, die man sagen kann, die auch halt in einem Flirt oder sexuellen Kontext auch gesagt oder so Beziehungskontext auch gesagt werden könnten. Ja, genau. Und dann auch das letzte, you can never be fully prepared for me. Und dann wie Peggy danach lächelt. Ich glaube, Dottie sagt es und Peggy lächelt. Also einfach so die Freude, die Lust, die die beiden so aneinander haben. Das finde ich immer mega lässig. Sie sind immer auf der gleichen Ebene. Sie haben so gleichwertige Gegner vor sich. Und schätzen das, respektieren das wohl auch. Das macht es natürlich für uns als Zuschauer auch viel interessanter, wenn die so miteinander umgehen. Und ich finde eh, dass so dieses Motiv von eine ehemalige Bösewichtsfigur muss mit dem Helden oder Heldin zusammenarbeiten, um eine größere Bösewichtfigur zu besiegen oder irgendeine Mission zu erfüllen, das finde ich, das liebe ich total. Das ist total mein Ding. Und hier haben sie das also wirklich eigentlich sehr gut benutzt. Dieses Muster und dann auch mit dieser Undercover-Mission mit der Party und so, dass dann kommen dann so viele Spielereien mit rein, weil sie hat dann mit Jarvis dann ja auch dieses Hin und Her. Ja, genau. Das kommt dann auch noch. Dass sie da tanzen. Was magst du an diesem Erzählmotiv? Oder? Also dann, weil dann wie alle Karten auf dem Tisch sind, also der Bösewicht kann dann halt auch wirklich eigentlich seine eher moralisch fragwürdige Seite ja auch, muss sie nicht verstecken. Und die Helden wissen das auch, wissen ja, mit wem sie es zu tun haben. Und da gibt es eben genau diese Art von Chemie und dieses Spiel mit Worten und so, weil sie können sich ja dann nicht bekämpfen, sondern müssen eben lernen, miteinander zu halt eben verbündet ihr Ziel zu erreichen. Und das dann wie so diese Gegensätze und so. Das sind da wie die interessantesten Charakterinteraktionen passieren dann meistens in solchen Situationen, wenn so die ehemaligen Feinde sich zusammentun müssen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich fand dann auch, dass da, als sie halt zusammen gefangen gehalten sind, ich das Gefühl habe, dass sie sich gegenseitig mega anstacheln, schneller rauszukommen aus den Fesseln. Ja, genau. Das war auch so ein gutes Spiel. Wahrscheinlich sind sie viel schneller losgekommen, weil sie quasi in Konkurrenz zueinander standen, als wenn sie einfach so da gesessen wären. Und ganz spannend fand ich dann, als Dottie versucht, Peggy, oder nicht versucht, aber mit Peggy über die SSR redet und ihr sagt, warum hältst du eigentlich so viel von dieser Organisation? Glaubst du wirklich, dass das sinnvoll ist? Weil wir ja auch wissen, dass Peggy irgendwann ein Shield gründet und die SSR jetzt wirklich gerade nicht die tollste Organisation ist weil Thompson einfach gerade auf dem besten Weg ist, sehr korrupt zu werden. Ja. Und so. Und ich meine, Peggy eigentlich auch ständig behindert wird in dem, was sie tun will. Und deswegen fand ich das ganz spannend, dass Dottie quasi da ein paar Sachen zu Peggy sagt, die wir ja vielleicht auch richtig finden. Ja, dass sie da wie auch die Stimme der Zuschauer, also der Zuschauer, der das ganze Bild sieht, da wie diese Gegenstimme gibt, von wegen eben, dass diese Organisation gar nicht so Wie die Navi, genau, die naive Seite des Helden wird dann genau durch die Bösewichte da dann auch ein bisschen durchrüttelt. Ja, genau. Das gibt es auch noch häufiger. Stimmt. Und gerade weil Dottie ja, abgesehen davon, dass sie quasi eine andere Moral hat als Peggy, eben eine eigentlich ebenbürtige Kollegin ist. Also niemand ist Peggy so ebenbürtig wie Dottie in diesem ganzen System. Weil sie beide Agentin sind auch. Also zum Beispiel Frost ist zwar auch sehr stark, aber sie ist keine Agentin. Ja. Oder ich weiß jetzt nicht, wen man noch nehmen könnte. Aber ich glaube, sonst fällt mir niemand ein, die genau so stark ist wie Peggy in allen Bereichen. So. Ja, sie ist dann eben diese klassische Gegenspielerin. Genau. Ja. Und schon auch, wir sind immer noch darauf gespannt, was dort die Situation gerade eigentlich ist. Ja, jetzt ist sie einfach abgehauen, ja. Ja, und auch, ich meine, der Typ hat ja angedeutet, dass sie gerade in Ungnade gefallen ist. Quasi, ja, genau, sie kann nicht zurück. Ja. Ja, und so Sachen. Und da frage ich mich schon, wo es mit ihr noch weitergeht. Stimmt, dann kann sie wie zu ihrer alten Basis, das dann, also ich glaube, dass Peggy ja schon immer noch darauf besteht, dass sie halt ins Gefängnis muss, da ja, nicht, dass sie da jetzt, die das gibt, auch nicht. Ja, aber es gibt ja manchmal auch so Fälle, wo ja dann die Bösewichte total auf die Seite der Helden wechseln und dann ihre frühere Gewalttaten und Verbrechen wie halt keine Sache mehr sind, aber ich denke, hier passiert das eher nicht. Oder ich meine, abarbeiten, also ich kenne Black Widows Geschichte nicht aus den Comics, wegen, aber das wäre ja auch so was Ähnliches. Weil sie war ja eigentlich auch eine Agentin für die Sowjetunion. Genau. Stimmt. Mhm. Dann ist es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, aber dann hätten sie das schon sozusagen schon mal gemacht, bevor Black Widow. Oder sie wird auch so zu wem, das kennt man ja auch öfters, quasi, sie kommt dann mit ins Gefängnis, aber immer wenn man sie wieder brauchen kann, kommt sie wieder raus oder irgend so. So, eine Verbündete hinter Gitter, das geht es manchmal auch. Ja. Stimmt. Okay. Ja. Und eben jetzt haben wir schon über den SSR geredet und über Thompson und er nervt mich nach wie vor, was er einfach so macht, denke ich, ja, super, toller Typ, du. Aber was ich ganz spannend fand bei ihm, war, wie er kodiert wurde. Also, weil ich habe doch schon in einer vorigen Folge gesagt, dass er quasi der junge Mann ist, das heißt, der im patriarchalen System quasi wie weiter unten als die älteren Männer. Mhm. Und er wird und quasi auch so dann so bevormundend behandelt von den Mächtigeren. Und, und jetzt in dieser Folge wurde er auch wieder stark so feminisiert oder auch sexualisiert. Also so feminisiert meine ich jetzt mit Sachen, dass ihm Sachen zugeschrieben werden, die häufig weiblich kodiert sind oder dass er einfach so ich kann es mal die Beispiele sagen, vielleicht leuchtet es dann mehr ein. Frost trifft ihn ja auf diesem Fest und sie geht sofort darauf ein, wie hübsch das er ist und sagt also pretty face und überhaupt nicht von wegen, ich stehe hier gerade einem Geheimagenten gegenüber oder einem Chef oder so oder irgendeiner wichtigen Person, sondern ach, bist du nicht ein schöner, süßer mit deinem pretty face. Und dann der eine Mann spricht ja dann auch, von diesem Council sagt dann ja, the golden boy, also er ist ein Boy und nicht ein Mann. Ja. Und dann an der Theke sagt die Frau zu ihm, und das knüpft direkt an eine der letzten Folgen an, you should smile more. Du solltest mehr lächeln. Und das hatten wir doch in der letzten Folge, dass halt das so oft Frauen gesagt wird, dass es gerade auch in Amerika mega das Thema ist, lächel doch mehr. Und das sagt ihm jetzt, das wird jetzt ihm gesagt, you should smile more. So diese, was auch die Serie aber in der letzten Folge als etwas kodiert hat, was Frauen ständig gesagt wird, jetzt zeig doch dein hübsches Gesicht und dein Aussehen zählt und so. Und das finde ich super spannend, Lizzie Thompson da schreiben. Und ich frage mich, ob das noch weitergeht. Ja. Also wie in eine neue Position. Also in der ersten Staffel war ja wie nicht die zweitoberste Person. Also sie hatten den Chef und er war der irgendwie den Chief. Besten dort. Oder? Ja, der dort am ehesten vorankam. Und jetzt haben sie aber jemanden, der noch höher steht und ihn eben ein bisschen doch eher herunterblickend auf ihn behandelt. Ja. Ja. Dass er wie auch mal diese Position mal stärker erlebt. Während es vorher eher Peggy direkt oder so solche Sachen durchmachen musste. Ja, und während er in der ersten Staffel quasi noch der Buddy war, unter Männern, ist er jetzt quasi der Feind, der Jüngling unter diesen alten Männern und wird eher in eine schwache Position immer gebracht. Sowohl von der Serie als auch von diesen Männern oder Leuten, die mit ihm zu tun haben, quasi. Ja. Mhm. Und dann noch, das hat damals damit jetzt nochmals nichts zu tun, aber ich fand es der Hammer, wie Jarvis Thompson angreift. Und eigentlich auch versucht, ihn zu warnen, nur dass das Thompson nicht kapiert. Genau. Er ist einfach zu blöd. Das ist unglaublich. Weißt du, das war ja dort das mit dieser Zeitung, wo ja eben Peggy ja gesagt hat, ja, die hatten da die Zeitung vom nächsten Tag schon bereit und so. Und er sah das. Und die durch die Kameraführung und so wird eigentlich angedeutet, dass er da wie realisiert, oh scheiße, Peggy hat recht. Aber ist da doch nichts draus geworden. Er ist ja immer noch bei denen dabei und macht denen ihres Zeug. Da denke ich wirklich, das ist wirklich... Das ist ja auch das, was Jarvis ihm sagt. Mein Lieber, du schwimmst in gefährlichem Wasser. Und das sind Haie um dich rum. Also quasi, er versucht ihm ja zu sagen, dass er nicht weiß, womit er es zu tun hat. Und Thompson glaubt, dass er das Spiel mitspielen kann. Ja, das ist vielleicht, aber ist schon bewusst, dass hier falsche Sachen vorgehen, aber er will es mit auf eine gescheite Art aus seiner Sicht. Dabei wird ihm quasi von allen Seiten eben zum einen kodiert, indirekt mitgeteilt, du bist zu klein für diese Sache, und Jarvis sagt es ihm fairerweise sogar direkt. Aber naja, gut, aber das ist ja, wir wollen ja nicht unbedingt, dass Thompson Erfolg hat. Von daher finde ich das ganz spannend, dass das so entwickelt wird bei ihm. Ja. Ja. Ich glaube, eine Entwicklung, die wir beide weniger cool finden, oder zumindest, wobei ich habe schon wieder eine neue Hoffnung, aber ist das mit Susa? Wie geht's dir damit? Also meinst du jetzt ihn alleine oder in Beziehung mit Peggy? Ich meinte ihn jetzt in Beziehung mit Peggy, aber... so habe ich es jetzt auch zu dem, also innerhalb von diesem Liebesdreieck oder Viereck, also die Violet ist jetzt nicht mehr vorgekommen. Bisher nicht. Die hat jetzt einfach die Verlobung abgebrochen. Also die ist wenigstens macht einen Schlussstrich relativ klar. Das sieht man jetzt auch nicht immer, wenn es solche Beziehungsprobleme gibt, dass dann die eine Figur dann relativ schnell sagt, okay, den Scheiß mache ich nicht mit. Ja. Aber ja, jetzt wird ja doch recht klar gezeigt, dass da zwischen Peggy und ihm wirklich stärkere Gefühle wieder am Aufbrodeln sind. Es gibt ja dann der Moment, wo Wilkes sieht, wie sie sich kurz die Hände halten. Fest am Handgelenk. Ja, genau. Und da ist eben klassisch Streik. Und überhaupt, Peggy hat sich ja dann hat ja dann Wilkes ein bisschen vergessen. Sie hat sich ja dann mehr damit darum gekümmert, wegen Dottie und sie wieder einzufangen und so. Da wird er ja auch dann wütend, dass sie wie ihre Prioritäten anders gesetzt hat. Und sonst hat sie ein bisschen aus dem Namen verloren. Und Jarvis stellt es am Ende auch ganz klar in diesem Kontext, du hast zwei Verehrer quasi. Mhm. Ja, das fand ich so ein bisschen okay, aber ich habe eine neue Hoffnung, und zwar da, als sie in diesem Peggy und Susa in diesem Überwachungsvan sind, dass sie in diesem Auto hocken und sich fast küssen. Irgendwie hatte ich da die Hoffnung, dachte ich, es wäre mega cool, wenn sie sich küssen und dann merken, da ist nichts. Also wenn beide irgendwie so merken... Das gibt's auch. Ja, weil das gibt's doch manchmal auch in diesen Serien und Filmen. Und quasi das so... Sie müssen es machen, um rauszufinden, ist da jetzt was ihr dacht? Und dann merken sie, oh nein, keine Chemie zwischen uns, zumindest keine sexuelle. Und dann einfach quasi die besten Freunde werden. Das war so meine, das ist so ein bisschen meine neue Hoffnung, dass sie sich halt, dass sie wie merken, oh nein, es ist gar nicht das, was wir dachten. Und Und deswegen haben sie sich vielleicht immer noch nicht geküsst, weil die Serie vielleicht doch darauf hinaus will, dass quasi diese Spannung da ist, aber wenn sie dann mal erfüllt ist, merken sie, dass es gar nicht so ist. Und dann können sie ihre tiefgehende Liebe füreinander platonisch weiterführen. Das wäre durchaus noch eine gute Möglichkeit. Ja, das finde ich cool. Okay, ja. Ja, ich habe mich dann auch so gefragt, wo geht die Serie, also wo ist jetzt das Ziel? Ja. Dass dann tatsächlich Jason dann wieder auf die Seite geschoben wird und dann sozusagen in der Zukunft aber der hat ja immer noch so eine prekäre Lage, ich meine, da weiß man ja auch nicht sicher, ob er überhaupt das alles überleben wird. Oder dass er halt da irgendwie in diesen anderen Parallelwelten, Quantum, weiß nicht was. Ja, aber irgendwie wäre es auch schade darum. Ja, ja, aber es bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Ja. Es ist halt sehr klassisches im Liebesdreieckzeug. Genau. Oh, mal schauen. Und ja. Ich habe jetzt eine Hoffnung, wie es vielleicht aufgelöst wird. Ja. Und das gibt es. Also, ich weiß jetzt gerade so ein typischer Rom-Com-Film mit der Catherine Hegel, oder Hegel, wie sie heißt. Dort ist genau das passiert, dass den Typ, den sie von Anfang an nicht wollte, dann musste sich küssen und sagte so, okay, nee, nein, funktioniert nicht. Genau. Ja. Aber das ist hier jetzt weniger klar definiert. Mal schauen. Ja, mal sehen. Aber deswegen hatte ich so die Hoffnung, dass, ach, das könnte auch noch sein, weil es auch so ein traditioneller Twist ist. Oder Twist. Ja. Also. Naja. Genau, ein anderes Liebespaar ist ja mit Anna und Jarvis. Ja. Mir hat da gut gefallen, dass sie sich zwar Sorgen macht, aber versucht, am Anfang ein bisschen versucht, dass er es nicht merkt und dann auch ihm einfach sagt, schau, ich mache mir Sorgen, aber ich will nicht, aber ich finde es gut, dass du das machst. Also auch nicht von wegen, sie hat es auch nicht passiv-aggressiv gemacht, sie hat nicht gesagt, ich mache mir Sorgen, aber es ist schon in Ordnung. Sondern sie hat gesagt, ich mache mir Sorgen, aber ich finde, das tut dir gut und es freut mich, dass du es gerne machst und so. Das fand ich ganz gut, wie sie es gesagt hat. Ja, es war wie so ein... Also es zeigte, wie dass die zwei halt wirklich eine respektvolle, gute Beziehung führen. Und Jarvis hat ja dann auch gefragt, so, ja, wenn sie nicht will, dass er geht, kann sie das sagen und so. Und eben, dass sie das wie ausgesprochen haben, sieht man auch eher selten. Sonst ist sie eben mehr passiv-aggressiv oder versteckt und so. Und dann... eben das schlussendlich dann wie auf den Kopf gedreht wird und sie ja dann in Gefahr kommt und nicht unbedingt Jarvis, so wie man sich hätte denken können, ist halt das, dass man jetzt wie merkt, oh, Jarvis hat jetzt vielleicht eben gar nie daran gedacht, dass er sie dann mit auch reinzieht. Ja, jetzt hier bin ich auch gespannt, also weil jetzt in der Serie ist jetzt noch nie groß jemand von den Guten gestorben, ob das jetzt wie der erste Todesfall. Oh, das ist ja furchtbar. Ja, eben. Also einerseits würde es mich auch nicht wundern, wenn sie es halt dann doch überlebt, weil es eben zu krass wäre oder eben auch wieder so ein bisschen blödes Motiv von die Ehefrau des einen Charakters wird erschossen. Ist auch damit der dann, obwohl er ist ja nicht so die er ist dann doch eher so der Sidekick. Ja. Dann hat es dann schon weniger Einfluss, aber es ist trotzdem wie... Also du meinst, dass sie auch so eine Woman in the Refrigerator wird? Ja, den Charaktergang der männlichen Figur voranzutreiben, statt dass sie als eigenen Charakter fungiert. Aber hier ist eben Jarvis, hat ja jetzt nicht so eine komplexe Story, ist nicht so der Fokus. Ja, also eben, ich hoffe eigentlich auch nicht, dass sie es machen, weil ich finde, Agent Carter ist im Endeffekt auch immer noch eine doch recht halt auch leichte Serie, oder? Ja. Also ich meine, die haben ja eigentlich schon auch einen leichten Ton und das fände ich sehr schade und vor allem ist es eine wunderbare Schauspielerin und Figur. Mhm. Und sie ist ja erst dazugekommen. Ja, genau. Eben, da wäre sie wie da, aber zum sich Sorgen machen und dann wird sie erschossen statt eigentlich Jarvis und dann ja, nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht nutzen, um Jarvis vielleicht auch wieder zu bremsen in seiner quasi Wagemut oder sein ich werde jetzt auch selber irgendwie Agent. Also dass es schon quasi seine Entwicklung beeinflusst wieder oder vielleicht so doch wieder in eine andere Richtung lenkt. Ja, oder Vielleicht geht es auch wo ganz anders hin und er, also Anna und Jarvis werden ab jetzt hochtrainiert. Ja, sie ist halt wie ein Zivilist. Sie ist halt kein Training, ist einfach rausgerannt und so, dass das natürlich nicht unbedingt gescheite Entscheidung war. Ja, schauen wir mal, wohin das es geht. Ja, wissen wir es nicht. Genau. Gut. Jetzt zu Whitney Frost haben wir noch nichts konkret gesagt, ja. Hattest du auch das Gefühl, dass sie dann doch verletzt war, dass ihr Mann sie verraten hat? Oder war das gell? Also sie war da ganz... Ich war nicht sicher, also untröstlich. Ich habe es auch so gedacht, du sagst untröstlich, gell? Ja. Ich war nicht ganz sicher, ob sie das jetzt auch wieder nur spielt, aber wenn du das auch sagst, dann... Also das hatte sie ja keinen Grund, das irgendwie zu falsch, also zu faken sozusagen. Sondern sie hat wirklich gedacht, sie kann mit ihm zusammen da diese Power-Positionen einnehmen. Ja. Also sie war da wirklich noch, nein, ich möchte mit dir zusammen das alles hinkriegen. Da gab es ja diese Szene, wo er hat ja eben da dieses Treffen vereinbart und dann, wo sie sich irgendwie bei ihm bedankt, sagt sie noch, ja, später werde ich dir dann noch, weiß nicht mehr... Richtig zurück. Danken. Ja, genau. Also, auf andere Art danken. Ja. Also, dass sie da halt wieder doch noch wie so als ein Zweierteam sich sah und. Ich dachte auch so, als ich so gesehen habe, dachte ich, oh nee, sie ist ja wirklich richtig verletzt. Und dann dachte ich so, das hat sie ja jetzt nicht gespielt. Und so. Ja, gab es keinen Grund. Ja. Aber dann hat sie ihn halt umgebracht. Und das fand ich irgendwie ziemlich eindrücklich, dass sie ihre Kraft so gezielt einsetzen kann. Ja, es ist zum ersten Mal, das war aber so ein Instinkt Reaktion, ja. Aber jetzt dass geht sie das. Quasi einfach dieses, also das nicht wie einfach so ein See, also sie hat ja zwei Typen vorne und dann vier ausgelassen und dann wieder zwei Typen hinten. Und das fand ich halt, dachte ich so, oh krass, okay. Ja, ob sie die genau ausgewählt hat oder das einfach so, das wissen wir gar nicht. Doch, das hat sie gesagt. Schon? Ja. Ah, sie hat genau die übrig gelassen? Genau. Okay, das wusste ich. Der eine, der Zugang hat zu der, ich glaube zu den Research Facilities oder so zu der Firma quasi. Ja, das wäre ja sonst blöd. Dann der eine, der die Zeitung kontrolliert und die anderen beiden weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, das macht, dann hat sie es wirklich im Griff. Ja. Genau. Ja. Und das macht sie jetzt halt wirklich, also jetzt ist sie wirklich so ein super Bösewicht. Also, wo ja eben Dotti hat ja dann auch riesen Angst von ihr. Und das fand ich dann wirklich, dass du wirklich einen weiblichen Bösewicht hast, wo die Leute drumherum wirklich guten Grund haben, zum von ihr wirklich sich zu fürchten. Und dass dann jemand, der so badass ist wie Dotti, dann auch dort nicht hat sozusagen, wie sagt man, gibt dann auch nach und verrät die Sachen, die Frost wissen will und so weiter. Genau, und sie ist ja die, die dann Anna anschießt. Weil zuerst so, ja, wir sind keine Monster. Und nachher ist sie doch die sie eigentlich nicht, es war ja nicht nötig. Sie war ja keine Gefahr. Anna, die stand dort und hat ihm gesagt. Sie hätte ein bisschen woanders hinschießen können. Sie hat es natürlich gemacht, damit Peggy und Jarvis aufgehalten sind. Stimmt, damit die abgelenkt sind und nicht auf das. Vielleicht hätte man ins Bein schießen können oder sonst wo, aber nicht in den Bauch, weil Bauchwunden einfach, also ich glaube, da verblutet man sehr schnell. Und wenn es den Magen trifft, dann wird man von innen her verätzt hier die inneren Organe weg wegen der Magensäure. Also ja, weiß jetzt nicht, wie realistisch sie das denn machen, weil Peggy hat ja so ein Stahlrohrkabel oder wie man dort überlebt. Also eben das ist dann so bei Serien, wenn sie wollen, dass der Charakter überlebt, dann überlebt er, wenn sie wollen, dass er stirbt, dann stirbt er. Ja. An Frost finde ich auch noch spannend, wie sie optisch aufgemacht wird. Weil sie hat ja dieses schwarze Mal quasi. Und das schwarze Mal ist ja so etwas, was gesagt wird, das haben Hexen. Dass du Hexen erkennen kannst am schwarzen Mal und so Sachen. Ja, klar. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht sattelfest oder so, aber vielleicht auch das Teufelsmal. Und das ist so ein Schema, das sich noch durchzieht. Also bei die drei Musketiere sind es auch die Ehebrecherinnen, die dann auch, also vielleicht ist das auch historisch so, die dann die schwarze Lilie oder Nelke auftätowiert bekam. Und das ist dann auch die ganz böse Frau bei, also so das schwarze Mal um Frauen, das ist so Es hat eine Geschichte. Und dann auch, wie sie da so schwarz angezogen, also als sie da am Pool ist mit dem Mafia-Boss, ja, da ist sie so ganz schwarz angezogen, hat diesen schwarzen Schleier und dann noch dieses schwarze Mal. So. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie weiterhin optisch inszeniert wird. Mhm. So. Also hier war es natürlich auch Trauerkleidung. Ja, genau, wird ja nicht, also es ist, da hätte sie es nicht mehr unbedingt tragen müssen. Bestimmt, also, ja. Sondern ich denke, da war es dann schon auch bewusst eingesetzt. Und wie dann dieser Mann nach so Angst vor ihr hat, dass sie ihn nur anschauen muss und so. Genau, ja. Ja, das haben sie natürlich dann schon bewusst auch so ihre Kleider ausgewählt, ja klar. Ja, ich finde es das toll, dass sie jetzt halt wirklich, durch das, dass sie es ja jetzt wie nicht mehr verstecken muss, dann wirklich die Fäden selber zieht. Ja. Und das finde ich dann schon cool, wenn so eine weibliche Bösewichtfigur aus dem Zentrum steht. Und dann die Männer eben ja auf sie hören müssen, ja. Ja, dass sie jetzt nicht mehr so hintenrum agieren muss, sondern dass sie jetzt offen ihre Kraft einsetzen kann. Ja. Und ihre, also ihre Kraft und ihre Macht quasi, ja. Mhm. Ja, ja. Und sie hat ja und das dann, ja, genau. Du meinst das Gespräch mit Wilkes, ja, oder? Ja, genau. Das fand ich sehr interessant. Weil er ist ja dann nicht, also am Anfang, er hat Angst von ihr und will nichts von ihr wissen, aber er ist ja schon auf die Punkte, die sie aufgebracht, die sie dann genannt hat und so, dann schon wie, also hat man gemerkt, dass er wie gesehen hat, was sie meint. Von wegen eben, sie sind ja beide von solchen, sie als Frau, er als ein Man of Color, als ein schwarzer Mann, dass sie da in dieser Gesellschaft ja wie eben ausgegrenzt werden, diskriminiert. Und sie ihn da wie verführen will. Und mit diesem, dass sie zwar jetzt endlich Macht haben und da etwas verändern können. Ja. Also das fand ich sehr interessant, dass da wie hier auch ganz konkret, wie diese zwei Charaktere als eine Motivation, als eine mögliche Motivation, um dann solche Kräfte zu verwenden, ja, in den Raum gestellt wird. Ja, und es zieht ja einfach auch dieses Thema durch wieder von Privilegien und Diskriminierung. Was wir in der ersten, also in der ersten Staffel hatten mit Peggy und Susa und jetzt diese Staffel einfach konsequent weitergezogen wird, eben mit Frost quasi auch nochmal mit der sexistischen Diskriminierung und halt bei Frost auch noch, sie kommt jetzt nicht aus einem finanziell sicheren Hintergrund. Und dann ist noch, dass sie von manchen schon als zu alt angesehen wird, ja, dann kommt genau das auch noch und ja, ganz viel so. Das wird weitergezogen und eben mit Wilkes haben wir dann eben die rassistische Diskriminierung, die dazu kam und Susa nach wie vor und ja, finde ich alles sehr spannend, vor allem auch eben Wilkes sagte so, the world's just fine as it is und da dachte ich auch so kurz, ah, echt jetzt? Ja, und, gell? Genau, ein bisschen dann komisch. Setzen sie ja so an, also ich finde das eine ehrenwerte Aussage, weil irgendwie müssen wir uns auch abfinden mit der Welt, die wir haben, was aber nicht heißt, dass wir nicht ständig auch dafür kämpfen oder uns dafür einsetzen können, dass sie trotzdem besser wird. Aber es gibt auch Gutes. Okay, so schön, dass du das sagst, aber ich dachte auch so, meinst du wirklich? Und dann fand ich es total auch gut, was sie dann erklärt hat und dachte, und dann ist sie fertig mit ihren Erklärungen, die ja eben auch darauf eingehen, dass er seinen Job hat, weil er ein Man of Color ist und deswegen eher auch, sie hat doch gesagt, danach eher abhängig ist von der Firma und so ein bisschen marginalisiert, dass er nicht so Anschluss hat und so. Und genau, durch das, dass sie die Einzigen sind, die ihn einstellen, ist er dann wie auch abhängig von der Firma und kann dann irgendwie sich weniger wehren. Ja. Er kann dann nicht das zu jemand anderen einfach wechseln. So ist es so gemeint, genau, oder? Und dann, und dann geht es ja quasi eben auf diese Sache ein und auf den Rassismus, den er erlebt und den Sexismus, den sie erlebt und auch die Macht, die man ihr nicht zugesteht oder eben, dass sie so stark auf ihr Äußeres reduziert wird. Und dann haben wir, glaube ich weiß nicht, ob wir einen klaren Schnitt haben, aber ziemlich bald darauf wird Susa zusammengeschlagen, auf den Boden gestoßen und dann das Letzte, was man noch sieht, ist wie ihm die Krücke übers Gesicht also geworfen wird quasi und dann geht es auch da weg. Und da hat man wie quasi Frost nennt alle diese Diskriminierung und dann haben wir noch Susa, dem wieder die Krücke, also seine Behinderung quasi auch wieder sozusagen ins Gesicht geworfen wird. Ja, und dort ist ja, war sie unglaublich, also das ist ja extrem hinterhältig, dass die ihn da so überwältigt haben und so. Also, da kommen dann wirklich all diese Aspekte kommen dann wie zusammen, ja. Aber er hat eben, sie haben dann Wilks ja dann, also unfreiwillig da dann mitgenommen. Ja, mal schauen, ob er da jetzt einfach nur als Entführter dann bei ihr weitermacht oder ob er sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr verführen lässt, weil dann ist ja eben noch das ganze Zeug mit dieser anderen Dimension und so. Also ich denke, da kommt noch mehr. Was ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht wie versucht, bis zu einem gewissen Grad mitzumachen bei Frost, um sich selbst zu retten oder auch, ja, genau, oder auch mehr über die Antimaterie rauszufinden, um auch halt also quasi die Welt zu beschützen davor oder so. Also das, das kann ich mir noch vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er quasi so richtig gemeinsame Sachen mit dem macht, aber dass er versucht, das Beste, also irgendwie das wie zu nutzen, dass er halt jetzt gekidnappt ist und dann das vielleicht umzudrehen oder so. Ja, also das muss ich echt sagen, bei Agent Carter zum Teil kann ich dann doch nicht einschätzen, wie es ihm weitergeht. Ja. Also auch wenn vielleicht so eher klassische Muster auftauchen, wegen so Liebesdreiecks oder so, dann bringen sie die Charakter doch wieder in neue Positionen, wo ich dann am Rand auch weiß, okay, jetzt bin ich doch, kann ich mir gerade nicht genau vorstellen, wie das weiter verläuft. Ja, dann sind wir doch gespannt auf die morgigen Staffeln. Folgen. Die ersten zwei dann, genau. Ja, genau. Können wir dann wieder über zwei. Finde ich noch gut, weil dann ist das wie eine dichtere Besprechung. Ja. Ja, und ich mochte jetzt auch irgendwie direkt beide Folgen zu haben. Irgendwie, weil es dann, ich weiß nicht, es ist ja schon auch wieder kleinschrittig, oder? Also, passiert nicht furchtbar viel. Also, weil die Serie, also sie haben im Ganzen 10 Folgen, aber der Fall, den sie verfolgen, ist dann jetzt sehr, ist auch dann wirklich der Fokus. Genau. Und dann können sie sich wie leisten, dass es dann halt in einer Folge nur darum geht, dass sie an dieser Party Dottie wird entführt. Das ist dann wie das Hauptereignis, ja. Das ist, weil die Geschichte der Fokus sehr gut auf eine Sache hält. Mhm. Ja. Während andere Serien einen größeren Ensemble-Cast haben, wo dann noch so B-Stories, so andere Geschichtsstränge. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. hat es ja so viele Charakter, wo dann noch ihre eigenen Sachen haben, während Agents of S.H.I.E.L.D. eben so sehr auf einem Strang läuft. Das habe ich noch. Das hilft da, glaube ich, halt sehr. Hilft. In dem Sinn meine ich, dass neben einer Folge nicht so vollgepackt sich anfühlt. Ja. Gut, dann sagen wir tschüss, bis nächste Woche. Gell? Ja, super. Gut. Viel Spaß euch allen beim Serie schauen. Ja. Tschüss.